بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir führen inshallah unsere Vortragsreihe fort bezüglich den großen Zeichen auf das baldige Eintreffen der Stunde. Und wie wir ja bereits in den letzten zwei Wochen besprochen haben, wird die erste von den 10 großen Zeichen, die eintreffen werden, die Erscheinung des Dajjal sein. Das wird das erste von den großen 10 Zeichen sein, was eintreffen wird. Und wir haben bereits kennengelernt, wie dieser Dajjal aussieht und womit er kommen wird, was er für Wunder haben wird, die Allah subhanahu wa ta'ala zulassen wird. Und wir haben gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dies nur deshalb zulassen wird, damit gezeigt wird, wer der Gläubige ist und wer nur so tut und ein Heuchler ist oder ein Ungläubiger ist. Weil der Dajjal, der wird sieben. Und nur die Gläubigen, die ihren Herrn kannten und genauso die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kannten, das sind diejenigen, die verschont bleiben werden. Aber alle anderen, die davon nichts wissen wollten, sie werden in die Fänge des Dajjal geraten. Und wir haben gesagt, es gibt keine größere Versuchung, seit Allah subhanahu wa ta'ala Adam erschaffen hat, bis zum Eintreffen des jüngsten Gerichts, keine größere als die Erscheinung des Dajjal. Weil er wird mit Sachen kommen, die der Verstand nicht begreifen kann. Er wird mit Dingen kommen, die paranormal sind, sodass viele denken werden und er wird sagen, dass er Gott ist. Und so werden dann viele glauben, dass er nur Gott sein kann, weil sie ihren Herrn nicht kennen und weil sie auf diesen lügenden Messias reinfallen werden. Und wie gesagt, haben wir bereits den Dajjal erwähnt und wir haben die Punkte, die wir erwähnt haben, sind nur wenige zusammengefasste Punkte, weil man kann viel mehr über diesen Dajjal erzählen und deswegen unsere Aufgabe ist es, mehr über ihn zu erfahren, um Abstand zu halten von ihm und ihn zu erkennen, wenn er dann erscheint, sollte dies noch in unserer Zeit geschehen. Und wir werden einige seiner Eigenschaften nochmal kurz erwähnen, in kurzer Zusammenfassung. Und hinter jeder Eigenschaft gibt es einen authentischen Hadith, der dies bestätigt. Und deswegen sollten wir diese Eigenschaften kennen, um zu wissen, wie er aussieht. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er hat ihn detailliert beschrieben, diesen Dajjal. Warum? Damit, wenn er erscheint, wir sofort wissen, okay, das ist er. Wir müssen Abstand von ihm halten, wir dürfen nicht an ihm glauben. Dieser Dajjal, er wird ein junger Mann sein, er wird ein Mensch sein. Er wird weder ein Djinn sein noch irgendwas, er wird ein Mensch sein, ein junger Mensch mit rötlicher Gesichtsfarbe. Und er wird klein sein und mit lockigem Haar. Und er wird eine breite Stirn und eine breite Brust haben. Und wie wir bereits gesagt haben, eines seiner wichtigsten Merkmale und das Merkmal, das wissen nur die Nation von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil er ihnen gesagt hat, ich werde euch eine Eigenschaft erwähnen, was kein Prophet vor mir seiner Nation erwähnt hat. Und zwar, dass er an beiden Augen erkrankt ist und dass sein rechtes Auge komplett verwischt ist. Das heißt, das eine Auge kann man gar nicht erkennen, ist komplett verwischt, das rechte. Und auch das Linke ist erkrankt. Und so wird man ihn erkennen, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam ihn beschrieben hat. Und noch weiter, die Gläubigen, die ihren Herrn kannten oder die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam festgehalten haben, sie werden, wenn sie ihn sehen, zwischen seinen Augen lesen können, diese drei Buchstaben, Kaf, Fa, Ra, Kafir, ungläubig. Aber nur die Gläubigen werden es lesen können, egal ob sie nun lesen können oder nicht. Auch die Analphabeten, die gläubig sind, zu diesem Zeitpunkt, sie werden dieses Wort zwischen den Augen von diesem Dajjal lesen können und somit dann wissen, dass dieser der lügende Messias ist. Und ein weiteres Merkmal von ihm wird sein, dass er unfruchtbar ist. Er wird keine Kinder haben können. Das sind die Äußerlichkeiten, die äußerlichen Eigenschaften, damit jeder von uns, wenn der Dajjal erscheint und er wird zweifellos erscheinen, und er wird zweifellos in der Zeit der Nation von Muhammad sallallahu alaihi wasallam erscheinen. Weil wir ja die letzte Nation sind. Das heißt, er wird in dieser Umma erscheinen, aber der Gesandte Allahs hat uns ihn erklärt und beschrieben, sodass niemand, der die Sunna kennt des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf ihn hereinfallen kann. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er beschrieb sogar den Ort, wo der Dajjal erscheinen wird. Und er hat diesen Ort ganz genau beschrieben, nicht nur den ungefähren Ort, sondern genau die Stadt, wo er erscheinen wird. Der Prophet ﷺ erwähnte, dass er im Osten erscheinen wird, in Khorasan, das ist in Iran, im heutigen Iran, und er wird bei den Juden aus Asbahan sein. Weil die Juden aus Asbahan, sie werden ihm folgen. 70.000 Mann von diesen Juden von Asbahan werden ihm folgen. Und so beschrieb der Gesandte Allah sogar den Ort, wo er erscheinen wird. Und auch genauso die Leute, die mit ihm von Anfang an sein werden. Und dann wird er, wenn er dann erschienen ist, die ganze Welt bereisen. Die ganze Welt. Jede Stadt und jedes Dorf wird von ihm erreicht werden. Seine Fitna, seine Versuchung wird krass sein. Es wird keine Versuchung geben, weder vorher noch her oder nachher, die schlimmer sein wird als seine Versuchung. Er wird jeden Ort bereisen und jeden Ort erreichen, bis auf zwei Städte. Die werden ihm verwehrt bleiben, Mekka und Medina. Weil Mekka und Medina werden von Engeln beschützt. Und jedes Mal, wenn er versucht, in sie hereinzukommen, wird ein Engel da stehen mit einem Schwert und wird ihn davon abhalten. Und wie gesagt, die meisten seiner Anhänger werden sein, die Juden mit 70.000 und die Nicht-Araber und dann eine Mischung von Dorfbewohnern und Frauen. Dorfbewohner, weil meistens bei den Dorfbewohnern ist das so, dass sie unwissend sind. Sie beschäftigen sich wenig mit Religion, mit Wissen und so weiter. Und Frauen, weil wir gesagt haben, er wird gewaltige Schätze mit sich nehmen. Er wird an Städten vorbeigehen, die bereits verlassen sind, Ruinen sind. Und dann wird er sagen, bringt eure Schätze hervor. Und sie werden, die Städte werden ihre Schätze hervorbringen aus der Erde. Gold, Silber, Schätze, die seit Jahrhunderten vergraben sind, werden auf einmal herauskommen. Und der Gesandte Allah sagte, und sie werden ihm folgen wie ein Schwarm Bienen, diese Schätze. Und natürlich die Frauen, wenn sie sehen, alle Schätze, die ihm folgen, werden sie in Versuchung geraten. Und viele von ihnen werden ihm auch folgen. Und deswegen, weil er mit solchen krassen Sachen kommen wird. Und wir gesehen haben, er wird mit einem Schwert einen jungen Mann in zwei teilen. Und wird zwischen diesen zwei Hälften gehen und ihm sagen, steh auf, und er wird aufstehen. Und dann werden Leute zu ihm kommen und ihm sagen, wenn du doch vorgibst, Gott zu sein, dann lass meine Eltern wieder ins Leben kommen. Meine Eltern, die bereits gestorben sind, meine Vorfahren, meine Großeltern, ich will sie sehen. Du sagst doch, du bist Gott. Und dann befehlt er und dann stehen sie auf einmal vor ihnen. Aber sie wissen ja nicht, dass die Teufel mit ihm arbeiten und diese Gestalt ihrer Väter und Mütter angenommen haben. Und so werden noch mehr Leute ihm folgen, weil sie denken werden, das kann nur Gott sein. Und wir gesehen haben, er wird im Himmel sagen, regne und es wird regnen. Eine krasse Prüfung. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm das gewähren, damit gezeigt wird, wer gläubig ist und wer nicht. Er wird sagen, Himmel, regne und es wird regnen. Und er wird der Erde befehlen, dass sie ihre Pflanzen herausbringen soll und es wird geschehen. Und so werden viele hereinfallen auf diese Wunder, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gewährt hat. Auch diejenigen, die von Anfang an wussten, dass er genau mit diesen Dingen kommen wird, diese werden dann mit Allahs Gnade verschont bleiben. Und wie wir gesagt haben, wird der Dajjal insgesamt 40 Tage auf dieser Erde bleiben. Wenn er dann erscheint, wird er 40 Tage bleiben. Und wir haben bereits erwähnt, der erste Tag wird so lange dauern wie ein Jahr, der zweite wie ein Monat, der dritte wie eine Woche und die restlichen so die Tage, wie wir sie kennen. Und dann letzte Woche stellten wir eine Frage. Dieser Dajjal, der mit so gewaltigen Sachen kommen wird. Wird es möglich sein, ihn zu töten? Und wenn ja, wer wird ihn töten? Und natürlich, die frohe Botschaft an euch, natürlich wird er getötet werden. Und derjenige, der ihn töten wird, wird Isa ibn Maryam, Jesus, er wird derjenige sein, den Allah subhanahu wa ta'ala schicken wird, um diesen Dajjal umzubringen. Und dies erwähnte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in den authentischen Ahadithen. In einem Augenblick, wo die Versuchung von diesem Dajjal überall auf der Erde verbreitet sein wird. Und seine Anhänger werden immer mehr sein, immer mehr. Und die Gläubigen, sie werden immer weniger sein. Es werden immer nur wenige sein, die wissen werden, dass er der Dajjal ist. Und die dann Abstand halten von ihm. Und die dann dadurch auch Härte erfahren müssen, weil sie nicht an ihm glauben werden. So wie wir es letzte Woche gesehen haben. Und wenn dann diese Versuchung überall die Erde erfasst hat, zu diesem Augenblick, wird Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam wieder zurückschicken auf dieser Erde. Und der Gesandte Allah sallallahu alayhi wasallam, er beschrieb sogar den genauen Ort, wo Isa alayhi salam erscheinen wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, er erwähnte, dass Isa alayhi salam beim weißen Minarett im Osten von Damaskus herunterkommen wird. Also in der Hauptstadt von Syrien. Und selbst da in dieser Stadt genau die Stelle, wo er kommen wird. Und die ist auch heute bekannt. Genau da wird Isa a.s. dann erscheinen. Und wenn er dann erscheint, werden dann die wenigen Gläubigen, die nicht an den Dajjal geglaubt haben, sich um ihn versammeln. Und sie werden mit ihm sein. Und er wird sie anführen, um dann letztendlich den Dajjal umzubringen. Und in diesem Augenblick, wenn Isa a.s. herunterkommt, wird Dajjal auf dem Weg nach Jerusalem sein, nach Palästina. Und Isa alayhi salam, er wird ihn dort erreichen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnte sogar die Stelle, wo er ihn erreichen wird. Und zwar sagt der Gesandte Allahs, am Tor von Lut wird er ihn einholen. Ein Ort in Palästina, der auch heute bekannt ist. Und wenn der Dajjal ihn sieht, wird er wissen, dass sein Ende gekommen ist. Er wird wissen, dass Isa alayhi salam ihn umbringen wird. Und er wird Angst bekommen und er wird schwitzen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beschrieb es so, dass er anfängt aufzutauen, so wie Salz sich in Wasser auftaut. Und Isa alayhi salam, er wird ihn erreichen und mit seinem Speer dann umbringen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der bei Ahmed verzeichnet ist, der Dajjal wird zu einer Zeit erscheinen, in der das religiöse Bestreben gering ist und das Wissen nachgelassen hat. Wenn die Leute sich nicht mehr mit der Religion auseinandersetzen und wenig Wissen haben über ihre Religion und sich stattdessen mit anderen Sachen beschäftigen und der Dajjal in Vergessenheit geraten wird, zu diesem Augenblick wird er dann erscheinen. Dann wird Isa ibn Maryam kurz vor der Morgendämmerung herabkommen und die Menschen zusammenrufen, indem er sagt, oh ihr Leute, was hält euch davon ab, gegen diesen üblen Lügner auszuziehen? Und sie werden sagen, die Leute, wenn sie diese Stimme hören, werden sie sagen, dieser Mann ist ein Djinn. Dann werden sie losziehen und wenn sie Isa ibn Maryam erreichen, wird die Zeit zum Gebet gekommen sein, zum Morgengebet. Sie werden gehen und sehen, dass es Isa ist. Und es wird aber ein Augenblick sein, wo zum Gebet gerufen wird. Und dann, wenn zum Gebet gerufen wird, wird man natürlich zu Isa a.s., zum Propheten, zum Gesandten Allah sagen, bete du vor. Und zu diesem Augenblick wird auch der Mahdi da sein. Von den kleinen Zeichen, die wir bereits erwähnt haben. Das wird in derselben Augenblick sein. Weil Al-Mahdi wird zu dieser Zeit der Führer der Gläubigen sein, der Kalif sein. Und es ist ja so, dass der Kalif vorbetet. Aber wenn sie Isa a.s. sehen, den Propheten, den Gesandten Allahs, wenn sie ihm sagen, bete du vor. Aber Isa a.s. wird sagen, lasst euren Imam nach vorne treten und euch im Gebet führen. Das heißt, Isa a.s., dieser Prophet, wird hinter einem Imam beten, der von den Befolgern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, der Mahdi. Und Isa alaihi salam, wenn er herabkommt, das wird natürlich das zweite von den großen Zeichen sein. Und wir werden diesbezüglich auch ausführlicher über ihn reden, wie er herunterkommen wird, was wird er tun und so weiter. Aber jetzt reden wir über den Dajjal, aber das Erscheinen von Isa alaihi salam wird das große, zweite große Zeichen auf das baldige Eintreffen des jüngsten Gerichts sein. Und wenn sie dann alle hinter dem Mahdi das Morgengebet verrichtet haben, werden sie dann mit Isa a.s. sich aufmachen, um diesen Dajjal zu erreichen, um ihn zu bekämpfen, um ihn zu töten, ihn und all seine Anhänger. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, nachdem sie Fajr gebetet haben, werden sie hinausgehen, um ihn, den Dajjal, zu treffen. Und wenn sie den Lügner, den Dajjal sehen, wird er anfangen, sich aufzulösen wie Salz im Wasser. Isa wird zu ihm gehen und ihn töten. Und schaut, nachdem Isa a.s. ihn umgebracht hat, werden auch seine Anhänger nicht verschont. Alle Anhänger des Dajjal werden auch umgebracht. Und diejenigen, die gläubig waren, schaut, was für eine Hilfe kommen wird vom Erhabenen Allah. Weil sie so gläubig waren und den Tawhid umgesetzt haben, werden jetzt sogar die Bäume und die Steine und Felsen sprechen zu ihnen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte weiter, selbst die Bäume und Felsen werden rufen, O Geist Allahs, also Isa alaihi salam, hier ist ein Jude und niemand von denjenigen, die Dajjal gefolgt sind, werden übrig bleiben. Er wird sagen, die Bäume und Steine werden sagen, oh ihr Gläubigen, hinter mir versteckt sich einer von diesen Juden, kommt und tötet ihn. Sodass alle Anhänger des Dajjal getötet werden und somit die gewaltigste Fitna, die gewaltigste Versuchung überhaupt mit diesem einen Tag dann zu Ende gehen wird. Möge Allah uns von diesem Übel bewahren. Und in diesem Hadith erwähnte der Gesandte Allah eine Besonderheit. Als er erwähnte, dass die Bäume und Steine reden werden, sagte er, mit Ausnahme eines einzigen Baumes, der nicht sprechen wird. Und zwar, das wird der Baum, auf Deutsch heißt der Baum Boxdorn. So heißt dieser Baum. Das ist der einzige Baum, der nicht sprechen wird. Sonst werden alle Bäume und alle Steine zu den Muslimen reden und sprechen und sagen, hier verstecken sich die Anhänger, bis der Dajjal kommt und bringt sie um. Und die letzte Frage, die noch zu klären ist, wenn er jetzt in unserer Zeit erscheinen sollte und der Isa a.s. noch nicht gekommen ist, weil er wird ja 40 Tage auf dieser Erde bleiben. Wie können wir uns schützen vor ihm? Auch dieses erwähnte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, damit seine Umma geschützt ist vor der Fitna des Dajjal. Das Erste, was dir dabei helfen kann, von dieser Versuchung verschont zu bleiben, ist, dass du festhältst am Islam, wirklich festhältst, so wie es sein soll. Du musst festhalten an deine Religion kennen und du musst die Namen und Eigenschaften deines Herrn kennen. Warum? Weil Dajjal, was wird er sagen? Er wird sagen, ich bin Gott. Und derjenige, der sich mit seinem wahren Herrn auseinandergesetzt hat, er weiß, wie Allah, wie seine Namen sind, wie seine Eigenschaften sind, der wird wissen, dass der Dajjal ein Lügner ist. Wenn du weißt, dass Allah weder isst und trinkt, und du siehst, dass der Dajjal isst und trinkt, dann weißt du, das kann nicht Gott sein. Und wenn du dann siehst, dass er in einem Auge blind ist, und du weißt, dass Allah nicht einäugig ist, so wie der Gesandte Allah im Hadith gesagt hat, dann weißt du, dass dieser der Dajjal ist. Und derjenige, der weiß, dass sein Herr Allah auf dieser Erde nicht gesehen werden kann, der weiß, dass dieser der Dajjal ist. Weil der Dajjal wird ja von allen gesehen werden, sei es Muslime, Nicht-Muslime, jeder wird ihn sehen. Aber Allah wird man nur im Jenseits sehen können. Aber das wird nur derjenige wissen, der sich mit seiner Religion auseinandergesetzt hat, der sich Wissen angeeignet hat. Dieser wird es wissen, aber die anderen, die es nicht wussten, sie werden ihm folgen und glauben, weil er mit so vielen Wundern kommen wird, das kann nur Gott sein. Und das Zweite, womit du verschont bleiben kannst vor der Fitna des Dajjal, wird sein, dass du beim Erhaben Allah Zuflucht suchst vor dieser Verwirrung des Dajjal. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erbrachte uns bei, dass wenn einer von uns das Gebet verrichtet und dann zum Schluss die Tashahud macht, dass er, wenn er mit seinem Tashahud fertig ist, ein Bittgebet sagen soll, wo er bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht suchen soll vor vier Dingen. Und die Salaf, wenn ihre Kinder gebetet haben, haben sie danach gefragt, hast du Zuflucht gesucht vor vier Dingen? Und wenn ihre Kinder sagten nein, dann sagen sie zu ihnen, geh zurück und bete nochmal und suche bei Allah Zuflucht vor diesen vier Dingen. Obwohl es keine Verpflichtung ist, dieses im Gebet zu sagen, aber weil diese vier Gefahren so gewaltig sind, dass sie ihre Kinder so erzogen haben, dass sie bei jedem Gebet Zuflucht suchen sollten, vor diesen vier Dingen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, wenn einer von euch den Tashahud rezitiert, soll er Zuflucht bei Allah vor vier Dingen suchen und sagen, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam, wa min azabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnati al-masih al-dajjal. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Strafe der Hölle, vor der Strafe des Grabes, von den Versuchungen des Lebens und des Todes, und vor dem Übel der Fitna des Dajjal. Deswegen lernt dieses Bittgebet auswendig und sagt es nach jedem Tashahud, so wird Allah subhanahu wa ta'ala euch vor dieser Fitna bewahren. Und eine andere Möglichkeit, von diesem Dajjal bewahrt zu bleiben, ist, dass du einige Verse aus Surat Al-Kahf kannst. Und wenn er dann der Dajjal erscheint, liest du diese und du wirst beschützt sein. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, wer auch immer von euch ihn, also den Dajjal, sieht, soll gegen ihn die ersten Verse von Surat Al-Kahf rezitieren. Und in anderen Überlieferungen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Ibn Majah und Al-Hakim verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wer auch immer 10 Verse aus der Sura Al-Kahf auswendig lernt, wird vor der Fitna des Dajjal beschützt sein. Und in anderen Überlieferungen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wer auch immer die ersten zehn Verse aus der Surat Al-Kahf auswendig lernt, wird vor der Fitna des Dajjal beschützt sein. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, die letzten 10 Verse. Deswegen lerne diese Verse auswendig. Es sind 10 Verse. Besser ist, du lernst die ganze Sura auswendig. So wie viele Lieder auswendig können, so viele Lieder kann er auswendig, so viele Gedichte kann er auswendig. Aber wenn es um den Koran geht, was für ihn Leben bedeutet, kennt er vielleicht nicht mal die Fatiha, das, was er normalerweise in jedem Gebet rezitieren muss, richtig auswendig. Und wenn du ihm sagst, lies mir das vor, du wirst merken, falsch von Anfang bis Ende. Für alles haben wir Zeit, für alles nehmen wir uns Zeit. Aber wenn es um unsere Religion geht, um unsere Errettung, sei es hier im Diesseits oder im Jenseits, machen wir es nur nebenbei. Ah, Hauptsache, ungefähr ist es, ungefähr stimmt. Nein, beschäftige dich mit deiner Religion, halte fest an deiner Religion, weil das ist deine Erlösung, das wird dein Sieg sein, sei es im Diesseits als auch im Jenseits. Und der Gesandte Allah, er sagte zu uns, wenn ihr hört, dass der Dajjal erschienen ist, dann geht nicht zu ihm hin. Sag nicht, mein Glaube ist stark, ich gehe hin, ich schaue mir die mal an. Ich sage ihm, was machst du da? Der Gesandte Allah sagt, geh nicht dahin. Er wird so krasse Sachen mitbringen, dass du glaubst, du wirst verwirrt sein. Und dann wirst du trotzdem dann an ihn glauben. Der Gesandte Allah, er sagte, so was bei Ahmed und Abu Dawud und Al-Hakim verzeichnet ist, wer auch immer vom Dajjal hört, soll sich von ihm fernhalten. Denn ein Mann wird zu ihm kommen und glauben, dass er die Wahrheit erzählt aufgrund der Wunder, die Allah mit ihm entsandt hat. Einer wird hingehen und denken, ach, mich wird er nicht verführen können. Aber wenn er das auf einmal sieht, Dinge, die er macht, die nicht normal sind, wird er dann trotzdem an ihn glauben. Deswegen, diese Sache gilt bezüglich jeder Fitne, jeder Verwirrung. Halte Abstand von jedem, der in die Irre gegangen ist. Leute, die Irre rufen, zur Irre rufen, halte Abstand von denen. Ob es jetzt Sufis sind, ob es jetzt Rawafid, Schiiten sind, ob es Takfiris sind, ist egal, wer es ist, halte Abstand von ihnen. Sag nicht, ich gehe dahin, hör es mir an, ich pass schon auf, der Gesandte Allahs hat dir ein Beispiel gegeben. Er sagte zu dir, wenn du vom Dajjal hörst, halt Abstand von ihm, sag nicht, ich gehe dahin, schau es mir an oder sonst irgendwas. Lauf weg. Wenn er in den Osten geht, geh du in den Westen. Wenn er, ist egal, Süden, gehst du in den Norden. Besser ist natürlich, du gehst direkt nach Mekka und Medina und verschanzt dich dort, weil dort kommt er nicht rein. Aber ansonsten, geh weg von ihm, sag nicht, ich gehe dahin und schau mir den an. Genauso sollst du auch nicht zu den Leuten der Neuerung gehen, zu den Leuten der Irreleitung gehen und sagen, ja, aber einige Sachen machen sie ja doch gut. Sie bringen ja auch authentische Hadith an die Salaf. Wenn sie wussten, dass Leute von den Leuten der Irreleitung ist, haben ihre Ohren zugemacht. Und sie sagten zu ihnen, ich werde nicht mal ein Vers von dir hören. Ein Vers vom Koran werde ich von dir nicht hören. Geschweige, dass ich mir einen Vortrag von dir höre oder sonst irgendwas. Und als letzten Punkt, von den Arten der Errettung, wie man sich retten kann von dem Dajjal, wenn er erscheinen sollte, ist, dass du den Tawhid kennst, den Ein-Gott-Glaube im Islam. Lerne den Tawhid kennen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Dein größtes Kapital ist dein Tawhid. Verlierst du den, hast du alles verloren. Im Diesseits und im Jenseits. Weil der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, was sagte er? Diejenigen, die Kafir lesen werden, auf der Stirn des Dajjal, werden die Gläubigen sein, die gläubig waren, die Iman hatten. Alle anderen sind ausgeschlossen. Deswegen gehöre du zu denen, die Iman haben. Und das wirst du nur dann können, wenn du den Tawhid umsetzt. Aber leider heutzutage verstehen die Leute Iman ganz falsch. Du sagst ihm, ach, warum betest du nicht? Ach, der Glaube ist hier. Was ist da? Warum ziehst du nicht deinen Schleier an? Schwester, warum ziehst du nicht deinen Schleier an? Der Glaube ist hier. Warum spendest du nicht? Der Glaube ist hier. Allah, was ist in meinem Herzen? Was ist in deinem Herzen? Wäre dein Herz gut, dann hättest du auch Angst vor dem Haben Allah gehabt. Jemand, der schlecht zu seinen Eltern ist und sagt, wenn du ihm sagst, hör doch auf, deine Eltern zu beleidigen, ja, aber ich bin aber gut im Herz. Was für gut? Du beleidigst deine Eltern, wo bist du denn gut? Weil du gut mit deinem Kumpel bist, weil du nicht im Stich lässt? Du widersetzt dich deinem Herrn, der dich erschaffen hat. Und dann sagst du mir, dass dein Herz gut ist. Du hast nicht verstanden, was Glaube ist, was Iman ist. Iman, wenn du wissen willst, was Iman ist aussprechen mit der Zunge. Ist Überzeugung mit dem Herzen und die Handlungen des Körpers. Diese drei Bedingungen musst du erfüllen, dann kannst du sagen, ich bin gläubig. Das, was du mit der Zunge aussprichst. Das, was du im Herzen trägst und das, was deine Körperteile zeigen. Weil das, was in deinem Herzen ist, das leitet deinen Körper. Ist drinnen gut, wird es dich zum Guten bringen. Ist drinnen schlecht, wird es dich zum Schlechten bringen. Deswegen gehöre nicht zu denen, die der Teufel mit einem Trick in die Irre geleitet hat, indem er ihnen gesagt hat, du bist ein guter Mensch. Was, du gibst doch immer einen aus, du bist nett zu deinen Eltern. Du passt schon, du bist so gut wie im Paradies drin. Weder betest du, noch fastest du, noch kennst du deinen Herrn. Begehst eine Sünde nach der anderen. Welches Herz hast du, welches gutes Herz willst du da haben? Deswegen sorge dafür, wenn du zu denen gehören willst, die gerettet sind am jüngsten Tag und auch hier im Diesseits vor dem Dajjal, gehört zu denjenigen, die ihren Glauben kennen und ihn sowohl innerlich als auch äußerlich umsetzen. Und schaut, was der Großgelehrte, und mit dieser Aussage beenden wir inshallah die Predigt, schaut, was der Großgelehrte Al-Hassan Al-Basri gesagt hat. Er sagte, um uns zu erklären, was der Glaube ist, was der Iman ist, er sagte, der Glaube ist kein Ausdruck von Wunschdenken oder Äußerlichkeiten, Schmuck oder sowas. Damit hast du den Iman zum Ausdruck gebracht. Damit hast du dein Iman nicht gezeigt. Schau, was der Großgelehrte gesagt hat, sondern, also der Iman ist das, was sich im Herzen gefestigt hat und durch dein Handeln bestätigt wird. Der Glaube, der wahre Glaube ist das, was sich im Herzen gefestigt hat. Es sitzt fest. Und was mit deinem Handeln bestätigt wird. Und dann sagt er weiter, wer also Gutes sagt und Gutes tut, von ihm wird angenommen. Und wer Gutes sagt und nicht Gutes tut, von ihm wird nicht angenommen. Deswegen hör auf, dich selbst anzulügen. Hör auf zu sagen, ja, ich bin gut im Herzen, damit du nachts besser schlafen kannst. Wenn du nichts tust, wirst du auch nichts finden. Deswegen gehört zu denen, deren Iman im Herzen gefestigt sind und ihr Handeln dies bestätigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Fitna allgemein bewahren und auch vor allem vor der Fitna des Dajjal. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.